Der Trompete Beschreibung. Eine zum Trichter umgebaute Trommel. Klavier für Einarmige. Coltrane. Das Saxophon. Trompetenschlot hat Holzverbot. Achtung, Solo. Das sind drei Tasten, großes Tennis. Trompetenarm. Kometenbahn. Kupfer und Zink, das macht Sink. Du Zeppelin aus Messing, flieg mich zum Mond. Sing mir ein Lied aus deiner Einbuchtung. Melusine. Ich achte nur dich, damit du's weißt. Ich begehr nur dich. Sekunde, Triole. Und nochmal von vorn. Goldener Hebel, tönender Säbel, der Ton ist deine Fete. Wer spielt auf dir Noten, vibriert den Wind, es ist der Trompeter auf einem Rind. Friedlich ziehst du durch den Äther, zum Nachtisch gibt's Wirsing später. Halbieren sie den Wirsing, entfernen sie den Strunk und schneiden sie ihn in feine Streifen, waschen und abtropfen lassen. Schneiden sie eine Zwiebel in feine Würfel und dünsten sie sie in Butter glasig an. Wirsing dazugeben, umrühren und zusammenfallen lassen. Brühe und Sahne hinzufügen, bei geschlossenem Deckel 10 Minuten köcheln lassen. Mit Chilisalz, Pfeffer und gemahlenem Kümmel würzen. Dazu passen gut Salzkartoffeln und schmeckt.